sind die, die nicht schön sind, die nicht sportlich und erogen sind? Wo sind die, die nicht reich sind, die nur normal und ganz gleich sind? Sie sitzen im Keller und trauen sich nicht raus, er regelt die Tür. Für sie gibt es nie das Scheinwerferlicht, sie dürfen nur zusehen, anfassen. Wo sind die, wo sind die, die nicht mehr jung sind, die jetzt kaputt und nicht gesund sind? Was machen die, was machen die, die nicht mehr hart sind, smart sind? Sie sitzen im Keller und trauen sich nicht raus, verriegeln die Türen im ganzen Haus. Für sie gibt es nie das Scheinwerferlicht, sie dürfen nur zusehen, anfassen. Die zu klein sind, oh. Was machen die, oh. Die zu dick sind, oh. Was machen die, oh. Die zu langsam sind, oh. Was machen die, oh. Die zu schwach sind? Sie sitzen im Keller und trauen sich nicht raus, regeln die Tür im ganzen Haus. Für sie gibt es nie das Scheinwerferlicht, sie dürfen nur zu.